Ich brauch nicht Vater, Mutter, Bruder. Ich will ein stehweißes Luder. Schwester Ingeborg, zur Aufnahme bitte. Ich brauch nicht Vater.